Apostelgeschichte, Kapitel 25. Da nun Festus ins Land kommen war, zog er über 3 Tage hinauf von Caesarea gen Jerusalem. Da erschienen vor ihm die hohen Priester und die vornehmsten der Juden wieder Paulus und ermahneten ihn und baten um Gunst wider ihn, dass er ihn fordern ließe gen Jerusalem und stelleten ihm nach, dass sie ihn unterwegs umbrächten. Da antwortete Festus, Paulus würde ja behalten zu Caesarea, aber er würde in kurzem wieder dahin ziehen. Welche nun unter euch, sprach er, können, die lasset mit hinabziehen und den Mann verklagen, so etwas an ihm ist. Da er aber bei ihnen mehr denn 10 Tage gewesen war, zog er hinab gen Caesarea, und des andern Tages setzte er sich auf den Richterstuhl und hieß Paulus holen. Da derselbige aber vor ihn kam, traten umher die Juden, die von Jerusalem herabkommen waren, und brachten auf viel und schwere Klagen wider Paulus, welche sie nicht mochten beweisen, dieweil er sich verantwortete, ich habe weder an der Judengesetz noch an dem Tempel noch an dem Kaiser mich versündiget. Festus aber wollte den Juden eine Gunst erzeigen und antwortete Paulus und sprach, willst du hinauf gen Jerusalem und daselbst über diesem dich von mir richten lassen? Paulus aber sprach, ich stehe vor des Kaisers Gericht, da soll ich mich lassen richten. Den Juden habe ich kein Leid getan, wie auch du aufs Beste weißt. Habe ich aber jemand Leid getan und des Todes wert gehandelt, so weigere ich mich nicht zu sterben. Ist aber der keines, dass sie mich verklagen, so kann mich ihnen niemand ergeben. Ich berufe mich auf den Kaiser. Da besprach sich Festus mit dem Rat und antwortete, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du ziehen. Aber nach etlichen Tagen kamen der König Agrippa und Bernike gen Caesarea, Festus zu empfangen. Und da sie 4 Tage daselbst gewesen waren, legte Festus dem Könige den Handel von Paulus vor und sprach, es ist ein Mann von Felix hinterlassen gefangen, um welches Willen die hohen Priester und Ältesten der Juden vor mir erschienen, da ich zu Jerusalem war und baten, ich sollte ihn richten lassen, welchen ich antwortete, es ist der Römer weise nicht, dass ein Mensch ergeben werde, umzubringen, ehe denn der Verklagte habe seine Kläger gegenwärtig und Raum empfange, sich der Anklage zu verantworten. Da sie aber her zusammenkamen, machte ich keinen Aufschub und hielt des andern Tages Gericht und hieß den Mann vorbringen. Von welchem, da die Verkläger auftraten, brachten sie der Ursachen keine auf, der ich mich versah. Sie hatten aber etliche Fragen wider ihn von ihrem Aberglauben und von einem verstorbenen Jesus, von welchem Paulus sagte, er lebete. Da ich aber mich der Frage nicht verstund, sprach ich, ob er wollte gen Jerusalem reisen und daselbst sich darüber lassen richten. Da aber Paulus sich berief, dass er auf des Kaisers Erkenntnis behalten würde, hieß ich ihn behalten, bis dass ich ihn zum Kaiser sende. Agrippa aber sprach zu Festus, ich möchte den Menschen auch gerne hören. Er aber sprach, morgen sollst du ihn hören. Und am anderen Tage, da Agrippa und Bernike kamen mit großem Gepränge und gingen in das Richthaus mit den Hauptleuten und vornehmsten Männern der Stadt, und da es Festus hieß, ward Paulus gebracht. Und Festus sprach, lieber König Agrippa und alle ihr Männer, die ihr mit uns hier seid, da sehet ihr den, um welchen mich die ganze Menge der Juden angelanget hat, beide zu Jerusalem und auch hier, und schrien, er solle nicht länger leben. Ich aber, da ich vernahm, dass er nichts getan hatte, was des Todes wert sei, und er auch selber sich auf den Kaiser berief, habe ich beschlossen, ihn zu senden, von welchem ich nichts Gewisses habe, dass ich dem Herrn schreibe. Darum habe ich ihn lassen hervorbringen vor euch, allermeist aber vor dich, König Agrippa, auf dass ich nach geschehener Erforschung haben möge, was ich schreibe. Denn es dünkt mich ungeschickt Ding sein, einen Gefangenen zu schicken und keine Ursache wider ihn anzeigen.